Hallo und herzlich willkommen zurück zum Leben eines in der Bewerbungsphase befindlichen Aushilfsjedis, Folge 18. Wie ihr dem Titel entnehmen könnt, in der Bewerbungsphase. Ich bin auf der Suche nach einem Job. Festanstellung Vollzeit wäre schön. Naja, mal schauen, was bei rumkommt. Auf alle Fälle ist mir eine Einladungshaus geflattert zu einem Vorstellungsgespräch und ja, welche Überraschung, ich habe das Vorstellungsgespräch wahrgenommen, bin hingefahren, hab mich in den schönen Zwirn gepackt und bin dort mal vorstellig geworden. Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch vorbereitet, kann ich gerne mal in einem weiteren Podcast erklären, also wie ich mich zumindest vorbereite, kann ich gerne mal länger ausführen. Heute soll es erstmal um das Gespräch an sich gehen. Und das hatte es auch durchaus in sich. Man kann sich nämlich auf solche Gespräche eigentlich vorbereiten, so viel man will. Es passieren immer wieder neue Dinge, es passieren wieder unvorhergesehene Dinge. So wie beispielsweise vor kurzem, als ich in einem Vorstellungsgespräch mittendrin einen Test machen sollte, nämlich eine Korrekturleseaufgabe vollziehen und dort dann quasi 5 Minuten Zeit hatte, während allerdings die 3 Teilnehmer des Vorstellungsgesprächs sich rege unterhielten und man eigentlich gar keine Ruhe hatte für die Arbeit. Ich hätte natürlich die Kopfhörer aufsetzen können, aber naja, ich habe es aber, glaube ich, auch schon mal erzählt im Podcast. Okay, gestern. Gestern war die Geschichte eine andere und dort war es so, dass ich 2 Herren gegenüber saß. Der eine wäre der oberste Chef und der andere wäre mein Abteilungsleiter, der dann auch das Gespräch zentral führte. Und ja, wie soll ich sagen? Ich hatte irgendwie bei den Fragen so jedes Mal am Anfang das Gefühl, dass er mich so fragt, als hätte man mich eigentlich gar nicht einladen dürfen. Also als wäre ich quasi aus Versehen irgendwie durchgerutscht. Er würde jetzt meinen Lebenslauf anschauen und merken, sie passen ja eigentlich gar nicht zu uns. Ich weiß, Personaler versuchen in dem Fall immer mal so ein bisschen zu provozieren, Stressinterview zu machen, zu schauen, wie sich jemand rechtfertigt, wie sich jemand erklärt. Aber das gestern war dann durchaus schon eine ganz eigene Welt von Ablehnung. Also, wenn ich diese Stelle kriegen sollte, wäre ich ziemlich überrascht. Wie gesagt, ich war ja auch beim Gespräch selbst schon überrascht, dass ich jetzt überhaupt dort saß. Denn die Frage war dann so, ja, warum ist Ihr Lebenslauf so, wie er ist? Das passt ja überhaupt nicht zu uns. Oder ja, hier ist dieses Arbeitszeugnis von dann und dann. Warum gibt es von diesem Projekt keines? Und muss man dann immer erklären, ja, freiberufliche Projekte schreiben höchstens mal freundlicherweise nette Referenzen für weitere freiberufliche Tätigkeiten, aber in der Regel bekommt man da nicht immer so ein klassisches Arbeitszeugnis. Und ja, die Fragen sind natürlich auf der einen Seite so, dass sie durchaus erwartbar sind, auf der anderen Seite in der Vehemenz und der Art, wie sie gestellt waren, ja, dementsprechend war es wirklich so das Gefühl, was genau tue ich hier, warum sitze ich hier? Zumal dazu kam, dass sie erzählten, dass sie eigentlich sehr, sehr viele Gespräche führen, was dann erst recht so das Gefühl aufkommen lässt, okay, die haben tatsächlich Auswahl, die haben tatsächlich eine größere Gruppe an Kandidaten, die sie eingeladen haben, warum laden sie dann jemanden ein, von dem sie eigentlich selbst das Gefühl haben, dass er gar nicht passen könnte. Klar, ich könnte natürlich total überraschen, aber dann wäre die Fragestellung doch wesentlich offener, freundlicher. Ihr seht, ich bin verunsichert, was dieses Gespräch anging. Natürlich kamen auch die Klassikerfragen, also die Frage nach dem Gehaltswunsch, den man hat. Die Frage war dann natürlich durchaus ganz neutral formuliert, weil was will man da eigentlich auch großartig abschätzig fragen. Die Frage nach der Freizeit kam, also wo würde ich Ihnen am Sonntag begegnen, wenn wir uns denn begegnen würden? Da kann ich mich natürlich mit meiner klassischen Antwort irgendwo auf einem Berg mit dem Fahrrad. Denn wenn man mich draußen irgendwo am Sonntag erlebt, dann wird es wahrscheinlich da genau so sein. Oder natürlich an der Seite meiner besseren Hälfte, die dann nicht mit auf den Berg hochfahren würde. Da ist es dann eher was anderes bei irgendeinem Event oder einfach mal beim Eis essen. Und last but not least kam natürlich auch die Klassikerfrage, warum wollen Sie ausgerechnet bei uns anfangen? Diese Frage ist in der Tat eigentlich nur dann so richtig sinnvoll zu bearbeiten, wenn man sich A, über den Arbeitgeber vorher informiert hat und B, der Arbeitgeber eigentlich eine gewisse Attraktivität ausstrahlt. Das heißt, er einen Preis von seinen Mitarbeitern bekommen hat als attraktiver Arbeitgeber oder er spezielle Sonderleistungen für Mitarbeiter hat oder ihm ein Prestige vorauseilt. Ansonsten ist es ja tatsächlich eigentlich so, der Arbeitgeber schreibt eine Stelle aus, der Arbeitssuchende sucht eine Arbeitsstelle. Dementsprechend, deswegen möchte ich dort anfangen. Also, ich habe die Qualifikation, ich habe die, ich suche eine Stelle, dementsprechend suche ich eine Stelle bei einem Arbeitgeber, bei dem ich meine Qualifikation einbringen kann. Diese Antwort, ist in dem Fall, glaube ich, aber nicht so häufig gewünscht. Meistens möchte man dann doch erzählt bekommen, wie toll man doch ist. Und das ist bei manchen Arbeitgebern gar nicht so einfach, denen das zu erzählen, weil, ja, da bräuchte man ja auch eine Grundlage für. Ja, so viel für heute zum Thema Vorstellungsgespräch gehabt und das Gefühl, eigentlich gar nicht erwünscht zu sein. Ich meine, die Geschichte geht so weiter, dass ich jetzt 2 Wochen warten darf, denn sie werden jetzt 2 Wochen, also diese Woche und nächste Woche, Gespräche führen. Da sieht man schon, es werden auf jeden Fall mehrere Gespräche geführt. Und dann geht's wieder mal an die berühmt-berüchtigte Auslese und dann werden wohl 2 Kandidaten eingeladen werden, um dem Team vorgestellt zu werden. Und auch da kommt dann wieder die berühmte nächste Hürde. Wen mag das Team eher? Bringt man da Kuchen mit? Bringt man da Muffins mit? Ist man da einfach nur freundlich? Wenn es eine Dame ist und es ein Team von Herren ist, hat man dann so seine Vorteile oder Nachteile? Ja, alles nicht so einfach. Dementsprechend, ich halte euch auf dem Laufenden und wünsche euch jetzt erstmal eine gute Zeit. Falls ihr übrigens diesen Podcast verteilen wollt, tut's doch einfach mal. Er ist auf iTunes, auf SoundCloud und auf Facebook werde ich ihn hoffentlich in nächster Zeit auch wieder mal posten. Mal schauen. Aber jetzt erstmal gucken, wie die ganze Sache auf iTunes läuft. Ich teste da noch die Vertriebskanäle. Ich teste da noch, wo meine Hörerschaft herkommt und wo sie sich akquirieren lässt. Mal schauen. Ansonsten wünsche ich euch jetzt eine gute Zeit, einen schönen Sommer und vielleicht hören wir uns ja schon morgen wieder. Tschüss.